Polizei tot. Und ihre Sucht, die springt hier nur um. Nennst du das Heilung? Das ist nicht so einfach. Die Sucht ist nicht so einfach. Kill!